Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 852 an Schiller. Zuerst meinen herzlichen Wunsch, dass die Veränderung des Quartiers möge glücklich abgelaufen sein. Es soll mich sehr freuen, Sie in einem neuen, freundlichen, gegen die Sonne und das Grüne gerichteten Quartier gesund und tätig anzutreffen. Nun wünschte ich aber auch von Ihnen über unsere theatralischen Angelegenheiten etwas zu vernehmen. Was augurieren Sie von Iphigenien, die sich, wie vorauszusehen war, etwas verspätet? Was sagen Sie von Madame Bürger, deren Erscheinung ich wohl gern selbst mit abgewartet hätte? Bei der Bibliothekseinrichtung steht mir die Art der Jenenser, die sich nahezu mit der Italiener göttlichem Nichtstun vergleicht, auf eine verdrießliche Weise entgegen. Ich gebe die Bemerkung zum Besten, dass das Arbeiten nach vorgeschriebener Stunde in einer Zeitenreihe solche Menschen hervorbringt und bildet, die auch nur das Allernotdürftigste stundenweis und stundenhaft, möchte man sagen, arbeiten. Ich werde so lange als möglich hier bleiben, weil ich überzeugt bin, dass, wie ich weggehe, das Ganze wieder mehr oder weniger stocken wird. Was mich übrigens selbst und mein Näheres betrifft, so geht mir manches vonstatten. Einiges Lyrischer hat sich wieder eingefunden und ich habe die Urquelle der nordischen Mythologie, weil ich sie eben vor mir fand, in ruhigen Abenden durchstudiert und glaube darüber ziemlich im Klaren zu sein, wie ich mich deshalb, wenn ich wiederkomme, legitimieren werde. Es ist gut, auch in einem solchen Felde nur einmal einen Pfahl zu schlagen und eine Stange aufzustellen, nach der man sich gelegentlich orientieren kann. So spricht auch ein solches Bibliothekswesen uns andere lebhaft an, selbst wenn man nur minutenweis in die Bücher hineinsieht. Sehr günstig finde ich die Wirkung meiner physischen, geognostischen und naturhistorischen Studien. Alle Reisebeschreibungen sind mir, als wenn ich in meine flache Hand sähe. Dass die Gegend in dieser Blütenzeit außerordentlich schön sei, darf ich Ihnen nicht sagen. Ein Blick aus Ihrer obern Gartenstube, mit der Sie, wie ich höre, einen Philosophen beliehen haben, würde jetzt sehr erquicklich sein. Leben Sie recht wohl und sagen mir ein Wort, Jena, den 4. Mai 1802, G. Dass Loder seinen Schwiegervater, Frau und Kind nach Warschau bringt, dass die Krankheit unserer Freundin Paulus sich in einen gesunden Knaben aufgelöst hat, gehört wohl für Sie nicht unter die Neuigkeiten.